Liebe Jungs, liebe Mädchen, guten Abend, hier spricht Sir Frank. Da unsere Sendung immer Beatles-lastig ist, habe ich diesmal meinen alten Kumpel Paul McCartney gefragt, ob er nicht den Jingle für diese Sendung einsingen könnte. Nothing is real. Kannst du das, Paul? Nothing is real. Ja, John konnte das besser, eindeutig. Damals, natürlich. Versuchen wir es nochmal. Hier ist Sir Frank für euch mit der Sendung Nothing is real. Na, geht doch. Im Hintergrund hört ihr auch Paul McCartney mit seiner Band Wings spielen. Warum Paul McCartney nun? Er weilte in Berlin, unserem Heimatort, und ich bin mit dem Kreuzberger Beatle Klaus Beyer. Ja, es gibt einen Beatle in Kreuzberg, Klaus Beyer. Der singt die Beatles-Titel, covert sie in Deutsch. Und da sind wir zu Paul McCartneys Konzert gegangen. Sir Paul McCartney hat mich, Sir Frank, angerufen und gesagt, komm vorbei, bring Klaus mit und ich spiele für euch in der Probenzeit. So waren wir Zeugen und so hört ihr in dieser Sendung die Proben für das Konzert, also das Rehearsal, für uns extra gespielt. Songs, die er live nicht gespielt hat. Ihr dürft gespannt sein. Let you know, sir, sir, people like you love. Ja, wie jeder weiß, sind Liebesgeschichten immer sehr seltsam. Aber ich glaube, Paul hatte auch einen Song dazu im Koffer. Also ich fragte ihn, hast du da was? Und er sagte, ja klar, ey, Love is Strange. Okay. Klaus fragte nach Yesterday und Paul sagte eindeutig, ich spiele dir lieber Suicide. Was für eine Überlegung. Dann sagte ich auch zu Sir Paul, kannst du nicht dann danach noch eine andere Moritat singen, da wo du die Frau ermordet hast oder umgebracht hast? Wie ist denn der? Woman, oh why? Call it suicide. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. If when she tries to run away, ooh, and it goes bad, she comes. If there's a next time, she'll hide away because she's under both his thumbs. Long to sigh, singing a song of ruin night. Now I guess she says nothing doing. I call it suicide. Ooh, do dee do dee do do do do do do do do do do do do do do. She tries to run away and he calls her back, she comes. If there's a next time, well, he's okay, cause she's on the bones, his thumb. She limp along to his side, singing a song. Suicide. When she tries to run away and he calls her back, she gone. If there's a next time, he's okay, cause she's on the path, he's done. She limp along to his side, singing a song of ruin night. But he says nothing doing. Suicide, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. We'll be right back. Mr. Paul McCartney, weißt du, wie ich leide? Naja, so war das mal ein Hit für Mary Rosenberg in Deutschland. Ich glaube nicht, dass er den kennt. Auf jeden Fall fragte ich ihn, spiel doch mal was Unbekanntes, was irgendwie was total Komposition, die nirgendwo erschienen ist oder so. Mach mal bitte. So, Sir Paul, hier ist Sir Frank. Ist ja bald vorbei, deine Probe. Der Klaus Meyer fragt dich, ob du nicht auch was von den Beatles mal covern könntest. Er macht ja auch Beatles-Covers. Und vielleicht kannst du auch was Ungewöhnliches machen, was du sonst nicht machst. Also eher was von John Lennon und nicht von Paul McCartney. let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real. Misunderstanding all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. That is, I do much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. Ordentlich, ordentlich. Das ist ja ganz nett. Jetzt noch vielleicht einen von der 80er-Jahre-Phase, die irgendwie alle Musiker hatten, die damals lebten. Du hattest doch eine Sekretärin, also spiel doch mal diesen Song. Das wäre doch ein schöner Ausklang, dann bald ist die Probe vorbei, ne? Temporary, secretary. Now, Mr. Marks, piece of everything to stay on the right track. She could be a belly dancer, I don't need a true romancer. She could be a diplomat, but I don't need a girl like that. She could be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary secretary. Liebe Leute, die Sendung ist vorbei, ihr habt's geschafft. Das war wieder Sir Frank und diesmal live vom Konzert mit Paul McCartney mit der Sendung Nothing is real. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und diese Sendung hört. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Mal gucken. Vielleicht was mit den Beatles? Tschüss!